Deutlicher ergibt sich eine Parallele bei einem weiteren Beigabenensemble der alten Frau. Es erinnert an jenes Bündel aus Texas. Dieses lag zwar nicht unter ihrem Kopf, sondern in einer eigens geschaffenen Steinnische direkt zu ihren Füßen. Dort fand sich das rechte Horn einer männlichen Gazelle mit einem Stück des Stirnbeins, drei vollständige Schildkrötenpanzer, Herzmuscheln aus dem Mittelmeer, Stücke von Rötel und Kreide sowie eine Schale aus Basalt. Ein Team um Laure Dubreuil und Leary Grossman gelangte mit ihren Analysen zum Schluss, die Basaltschale war absichtlich zerbrochen worden. Die Untersuchung der Rückstände im Inneren zeigte, dass sie zum Anmischen von Holzasche oder Kalk gedient hatte. In vorindustriellen Gesellschaften wird das Mischen von Asche oder auch Kalk mit Wasser für die Zubereitung von Lebensmitteln, der Herstellung von Seife oder Farben in Verbindung gebracht. Entsprechende Mixturen werden aber auch als Insektenschutz oder zur symbolischen Reinigung verwendet. Natürlich spielen die Archäologinnen die Schamanismuskarte. Interessant sei, dass alkalische Asche, als Bestandteil verschiedener Rezepturen erwähnt und insbesondere von südamerikanischen Schamanen bei der Zubereitung von halluzinogenen Getränken verwendet wird. Eine Schamanin. Das war auch das einhellige Urteil der Ausgräberinnen Grossman und Monroe. Und sie verweisen auf das Grab von Bad Dürrenberg als Vergleichsbeispiel. Dabei war zu der Zeit noch gänzlich unbekannt, dass dieses ebenfalls extrem aufwendig gestaltet war. Dass eine vielköpfige Trauergemeinde einer alten Frau solch eine letzte Ehre erwies, passt ins Natufien. Wo einfacher Hack- und Gartenbau betrieben wird, herrschen meist matrilineare Verhältnisse. Denn diese Form der Landwirtschaft liegt vor allem in der Hand von Frauen. Die Männer gehen weiter auf die Jagd. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Matriarchat, der Frauenherrschaft, für die es weder archäologische noch ethnografische Belege gibt. In matrilinearen Gesellschaften bleiben aber die Töchter vor Ort. Der Besitz wird in der weiblichen Linie weitergegeben. Das verschaffte Frauen eine noch stärkere Rolle, als sie diese schon unter Jägern und Sammlern besaßen. In dieses Bild passt auch, dass die einzigen beiden anderen vollständigen Körpergräber in der Höhle wiederum Frauen gehörten. Einer zweiten älteren Frau und einer jungen Frau, neben deren Becken ein Fötus lag. Beigaben erhielten diese beiden aber keine.